Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Stillleben in einem Graben von Fausto Paravidino. Track Cop. Ich habe 3 rote Flecken auf einem Lumberjack Größe 43, einen Jungen unter Schock und einen Straßengraben mit einem nackten Mädchen drin. Es ist 4 Uhr morgens. Meine kleine Tote kommt in die Mittagsnachrichten. Und bis zur Tagesschau muss ich dem Mörder einen Namen geben. Sonst schläft Italien über die Sache. Die Zeitungen recherchieren. Übermorgen steht's auf der ersten Seite. Und in 2 Tagen habe ich mehr Journalisten als Zeugen. Ich habe also 16 Stunden. 16 Stunden, um dem Mörder einen Namen zu geben. Und bis jetzt habe ich noch nicht mal den des Opfers. Wir sind eins der kleinsten Polizeipräsidien von Norditalien. Wir haben hier nur 12 Drogensüchtige und die kennen wir so gut, dass sie praktisch für uns arbeiten. Letztes Jahr hatten wir 8 Mordfälle, 6 davon waren meine. Aufgeklärt innerhalb eines halben Tags. Ich lasse mir die letzten Vermisstenanzeigen geben, finde nichts Brauchbares. Ich hinterlasse eine Nachricht in der Zentrale, bei den Carabinieri und bei den Jungs vom Krankenhaus. Ich zünde mir eine Zigarette an und knie mich neben Dr. Cristofolini. Es wird Zeit, dass ich verstehe, was ich zu tun habe. Sie ist gut gebaut, hübsch. Sie hat sehr helle Haut, schwarze Haare. Dr. Cristofolini zieht ihr das Thermometer aus dem Hintern und sagt, ungefähr 3 Stunden. Die aktualisierten Vermisstenanzeigen. Am Sonntag um 4 Uhr morgens ist die Liste immer lang. Die Mamas machen sich Sorgen. Ich mache ein Kreuz an 4 Anzeigen, kritzle unten auf das Blatt ein paar besondere Kennzeichen des Opfers und rufe Mussi, damit er die Kontrollanrufe macht. Der Fotograf macht noch ein paar Fotos von unserer Kleinen, bevor wir sie umdrehen. Jetzt schauen wir ihr ins Gesicht. Die Augen sind geschwollen und kaum zu erkennen. Foto. Dann macht Dr. Cristofolini sie ein bisschen sauber. Schneidezähne ausgeschlagen, Nasenbein gebrochen, Blutergüsse, Schnittwunden. Er tastet den Schädel ab und findet einen kleinen Bruch. Ich frage ihn, ob der die Todesursache sein könnte. Kann sein. Er tastet die Wirbelsäule ab, den Bauch. Er findet einige verdächtige Wirbelbrüche und verschiedene innere Blutungen im Bauchhöhlenbereich. Er verlangt eine gynäkologische Untersuchung, um eventuelle Spuren einer Vergewaltigung zu überprüfen, schreibt gewaltsamer Tod auf seine Bescheinigung und überlässt die Feststellung der Todesursache der Autopsie. Track Mother. Sie fragen uns, ob wir wollen, dass wir mit dem Auto abgeholt werden. Mario zieht sich den Nadelstreifenanzug an. Darum habe ich ihn gebeten und sagt, ich werde ja wohl noch fahren können. Mir wäre lieber gewesen, sie hätten uns abgeholt. Denn wenn er nervös ist, fährt er wie ein Irrer. Aber er sagt es in einem Ton, auf den es nichts zu erwidern gibt. Er ist angespannt und elegant wie damals, als wir geheiratet haben. Vielleicht war er auch so, als er bei der Geburt meiner Tochter zu uns ins Krankenhaus gekommen ist. Dasselbe Krankenhaus. Vor 22 Jahren. Vor dem Eingang zur Leichenhalle steht ein Krankenwagen mit offenen Türen. Ich schiele hinein. Die Tragbare ist nicht mehr drin. Auf dem Pflaster sind 2 Blutflecken. Ich fühle, wie schlagartig etwas in mir zerbricht. Jetzt weiß ich, dass die Leiche, die wir gleich sehen werden, die meiner Tochter ist. Die automatischen Türen des Krankenhauses schließen sich hinter uns. Ein Polizist in Uniform kommt uns entgegen. Sein Blick ist gesenkt, er spricht mit leiser Stimme und macht einen seltsamen Eindruck auf mich. Herr und Frau Orlando, ich will Elisa sehen. Der junge Polizist verweist mich an seinen Vorgesetzten, einen 40er in Zivil. Die Leiche ist dort drüben, wenn Sie mir folgen wollen, ich begleite Sie hin. Seine Direktheit versöhnt mich mit ihm. Er bringt uns zu ihr. Aufgedunsen, angeschwollen, bleich. So nackt, wie sie sich schon seit Jahren nicht mehr hat sehen lassen. Ihre großen Brustwarzen, ihre dichten Schamhaare sind mir nicht vertraut. Aber ich erkenne ihr Lächeln über den Zähnen, die ihr jemand ausgeschlagen hat. Ich sehe den Polizisten an, der auf eine Aussage wartet. Das ist Elisa Orlando, meine Tochter. Hier sind ihre Papiere. Ich gebe sie ihm. Es entsteht eine dumme Verlegenheit. Gehen wir, geht er, wie läuft das ab? Der Polizist macht keine Anstalten, vielleicht sollen wir entscheiden. Mario schaut immer noch das Kind an und sagt leise, finden Sie die Schweine, die das getan haben. Und auf einmal liebe ich ihn jetzt für seine Worte, die nicht seine sind. Der Polizist antwortet, dazu bin ich da. Und macht alles kaputt. Der Inspektor kommt zu uns. Er will mir in der Polizeiwache des Krankenhauses ein paar Fragen stellen. Na gut. Engere Beziehungen, bevorzugte lokale Bekanntschaften, etwas Auffälliges bemerkt in letzter Zeit? Ich unterdrücke den unvermeidlichen Drang zu antworten, fragen Sie sie doch selbst. Ich sage ihm, was ich weiß. Drohungen? Nein. Verdächtige Anrufe? Nein. Sexuelle Perversionen? Wer hat die nicht? Er deutet ein Lächeln an. Er steht auf, geht um den Schreibtisch, stellt sich hinter mich. Ich drehe mich ruckartig auf meinem Stuhl um. Er steht noch hinter mir. Ich lehne mich an seinen Bauch und weine. Weine 5 Minuten lang in sein Hemd, bis es ganz nass ist. Ich möchte mich für diese Szene entschuldigen, aber ich tue es nicht. Als ich ihm alles erzählt habe, woran ich mich erinnern konnte, bedankt er sich, gibt mir seine Handynummer, falls mir irgendetwas einfallen sollte, was von Bedeutung sein könnte, begleitet mich aus dem Zimmer und geht die Geheimnisse suchen, die in den Eingeweiden meiner Tochter versteckt sind. Track Dealer. Ist ein langer Tag gewesen. Samstag ist immer super anstrengend. Ich habe Scheiß gebaut. Ich habe den Kunden von einem Freund übernommen. Der hatte mir gesagt, der ist sauber und macht keine Geschichten. Ich habe bloß gerade keinen Stoff, aber auf den Kunden lege ich Wert. Kannst du ihm was geben? Ich verlasse mich auf dich, 100 Gramm. 100 Gramm sind 3.500, 1.000 Verdienst. Und ich bin gerade erst mit dem Stoff aus Mailand zurück. Ich erwische diesen Typen, den ich nicht kenne, vor seinem Haus. Er steigt zu mir ins Auto, zieht sich was rein. Okay, das ist gut. Natürlich ist das gut. Er nimmt das Päckchen und will aussteigen. Ich rufe, hey, das Geld. Da zieht er eine Knarre raus und sagt, hau ab, okay? Ich habe auch eine Knarre in der Hose, aber die habe ich noch nie benutzt und weiß noch nicht mal, ob sie geladen ist. Jetzt stehe ich da, am Samstagabend und mit 2.500 in der Kreide bei denen in Mailand. Wo soll ich die hernehmen? Und in einer Woche kommen die her und mischen mich auf. Klar, das Arschloch, das mir diesen Deal verschafft hat, kann keine 2.500 hinblättern. Sonst hätte er den Stoff ja selbst besorgt. Ich ziehe mir meinen Anteil rein und bin die Nacht über erst im Fandango und dann im Macaco, wo ich was verkaufe, eine Maus zum Vögeln suche und schaue, ob ich zufällig einen Freund finde, der mir die 2.500 leihen kann. Um 6 Uhr früh habe ich weder die Maus gefunden noch den Freund und gehe nach Hause für den Gute-Nacht-Joint. Ich komme in meine Wohnung und die Tür ist offen. Schöne Scheiße, aber die aus Mailand können eigentlich noch nichts mitbekommen haben. Von allen Arschlöchern, die mir heute über den Weg gelaufen sind, hat mir nur noch diese Nervensäge von Inspektor Salti gefehlt. Er hat ein Foto von einem Mädchen in der Hand und fragt mich, ob ich sie kenne. Ich kenne sie nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass sie tot ist. Du hast nicht richtig hingeschaut. Komm mal hier ins Licht. Ich glaube, du kennst sie. Ich frage ihn, warum er sich da so sicher ist. Und er sagt, dass sie bei der Autopsie Spuren von Koks in ihrem Blut gefunden haben. Und ich sag, eine Nase voll am Samstagabend kann ihr jeder angeboten haben. Und das weiß er ganz genau. Er haut mir eine rein und sagt mir, dass er weiß, dass ich's nicht gewesen bin. Aber er weiß, dass ich im Moment deale. Und er lässt eine Hausdurchsuchung machen, wenn ich ihm nicht helfe. Und dass sie dann das Zeug finden und mich einsperren. Also sag ich ihm, dass ich mir nicht sicher bin, dass ich aber glaube, ich habe sie gestern Abend im Makako gesehen. Um wie viel Uhr? Bevor sie sie umgebracht haben. Ohrfeige. Um wie viel Uhr? So um 10 rum. Er ist ein bisschen enttäuscht. Er fragt mich, mit wem sie da war. Ich sag ihm, dass ich die nicht gekannt hab. Er glaubt's nicht. Er fragt mich, ob sie betrunken war. Ich sag ihm, dass in diesem Schuppen am Samstagabend alle voll sind und dass man deshalb keine Geschichten macht, wenn einem nicht gerade einer in die Pommes kotzt. Er sagt mir, dass es Ärger gibt, wenn er mich braucht und nicht findet. Ich sag ihm, dass ich im Ärger schon mittendrin bin. Und endlich bewegt er seinen Arsch nach draußen. Ich hab nicht mal mehr Lust auf den guten Nacht-Joint. Ich überwinde mich, rauch ihn und leg mich aufs Sofa. Track Cop. Zwölf Stunden bis zur Tagesschau und seit 25 auf den Beinen. Ich bin jetzt ein Gemisch aus Kaffee, Nikotin und halbem Brioche. Und wenn meine Muskeln nicht vom Stress verkrampft wären, würde ich aus dem Arsch pissen. Aber das mit meinem Magen ist nochmal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wer diese Elisa ist. Ich weiß es nicht. Die Eltern sind stolz auf ihre Ergebnisse an der Universität, schwören dir, dass sie ein Musterkind war und nie zu Besorgnis Anlass gegeben hat. Viele Freunde, lang ausgehen nur am Samstag und interessierte sich für alles. Bloß schade, dass sie gekokst hat. Ich finde zwei Nachrichten auf dem Schreibtisch. Angerufen haben meine Frau und der Polizeipräsident. Meine Frau macht sich Sorgen. Der Polizeipräsident macht mir Sorgen. Kaffee, Zigarette. Der Polizeipräsident lässt sich den Stand der Dinge erklären. Ich sage ihm, dass ich denke, es ist eine Drogengeschichte. Seiner Meinung nach können wir es uns nicht so einfach machen, weil das Mädchen aus guter Familie ist, der Vater ist Ingenieur, die Mutter Lehrerin. Und sie selbst hat sich auch eine gewisse lokale Berühmtheit erworben, weil sie einen Lyrikwettbewerb gewonnen hat. Er fragt mich, ob es etwas mit Sex zu tun hat. Ich sage ihm, dass die Orlando am Abend vor ihrem Tod Sexualkontakt hatte, dass sie aber wahrscheinlich damit einverstanden war. Er bittet mich, vorsichtig zu sein und wünscht viel Erfolg bei der Arbeit. Danke. Er hat mich nicht einmal gefragt, wie sie gestorben ist. Ich muss Chipo finden. Dieses Arschloch, das der Orlando Koks gegeben hat. Ich rufe meinen Lieblingsdealer an und frage ihn, wo ich den Chipo finde. Er redet sich raus, dass er genau über den mit mir sprechen wollte, als hätte er mich von sich aus angerufen. Der Chipo hat Schulden bei ihm. Er ist selbst hinter ihm her und findet ihn nicht. Also ist ihm eingefallen, dass er auch was mit der Orlando zu tun haben könnte. Das heißt, La Ruina beschuldigt den Chipo, der ein Kunde von ihm ist. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber dieser Chipo ist wichtig für ihn und für mich. Mussi und die Paolo sind noch nicht wieder da, aber die kann ich sowieso nicht auf La Ruina ansetzen, weil er sie kennt. Ich schaue nach, welche Polizisten wir neu im Dienst haben. Ein ganz Aufgeweckter ist dabei. Er heißt Caminati. Ich hole ihn aus seinem Büro, sag ihm, er soll sich wie ein junger Mensch anziehen, sein Privatauto nehmen und sich vor dem Haus von La Ruina postieren. Er freut sich sehr, zur Mordkommission zu kommen. Er sagt, Dr. Salti, ich werde Sie nicht enttäuschen. Track Dealer. Es war 6:30 Uhr morgens und ich war gerade mit meinem Gute-Nacht-Joint fertig. Von wegen Gute-Nacht. Außer dem Problem mit den Mailändern hatte ich auch noch den Salti am Hals. Aber zwischendrin habe ich eine Idee, die mir sofort genial vorkommt. Elisas Freund ist ein Kunde von mir. Kein Dealer, sondern ein Junkie. Auf jeden Fall einer, der bei mir kauft und immer ohne weiteres zahlt. Deshalb glaube ich, dass mein Problem mit dem Salty mir helfen kann, dieses andere Problem zu lösen. Jedenfalls habe ich plötzlich eine Riesenlust, ihn anzurufen. Er redet mit mir, als ob nichts wäre. Also, als ob's normal wäre, dass ich ihn morgens um 6:30 anrufe. Also sag auch ich ihm, als ob nichts wäre, ich hätte ein halbfertiges Geschäft in den Fingern und hätte gleich an ihn denken müssen. Mir schuldet einer 3.500, jemand, der schon Geld hat im Prinzip, aber im Moment nicht flüssig ist. Ich schulde das Geld aber Leuten, die nicht warten wollen. Kurz gesagt, ich brauche es sofort. Wenn er mir sofort 2.500 gibt, tritt ich ihm dafür eine Forderung von 3.500 ab. Gutes Geschäft, finde ich. Er regt sich auf, sagt, dass ihm das gar nicht passt, dass ich ihn verarschen will. Ich frag ihn, wie es mit Elisa geht. Geht dich einen Scheißdreck an? Ich wollte nur wissen, ob du sie umgebracht hast, weil du es nicht mehr ausgehalten hast, dass sie mehr im Hirn hatte als du. Er fragt mich, was ich da für einen Scheiß erzähle. Ich weiß nicht, was er weiß. Und damit ich nichts Falsches sage, sag ich ihm nur, dass er in der Scheiße steckt. Jipu fängt an, mich zu beschimpfen. Ich unterbreche ihn und sag, dass es mich nicht interessiert, wer sie umgelegt hat und dass ich den Bullen nichts gesagt habe, weil ich bestimmte Dinge nicht mache. Und bevor er noch groß denken kann, oh Scheiße, ich stehe tief in seiner Schuld, was kann ich für meinen Freund La Ruina tun, biete ich ihm gleich eine Gelegenheit, sich zu revanchieren. Und wenn ich's nicht mache? Wenn du es nicht machst, muss ich der Polizei sagen, dass ich ein bisschen zerstreut war, dass mir aber jetzt noch ein paar Sachen eingefallen sind und so weiter und so weiter. Ich beende die Diskussion und gebe ihm eine Stunde Zeit, mit 2.500 im Le Coq Collet aufzutauchen. Er kommt nicht. Ich bestelle mir einen Kaffee, werfe einen Blick ins Klo, gehe zum Telefon. Ruf ihn zu Hause an. Ruf ihn auf dem Handy an. Er ist verschwunden. Zum ersten Mal habe ich Zweifel, ob wirklich er sie umgebracht hat. In diesem Fall könnte er versuchen, mir die Sache in die Schuhe zu schieben. Jedenfalls komme ich nach Hause und denke, dass ich einen riesen Scheiß gebaut habe. Und das Telefon klingelt. Es ist Salty. Track Mother. Warum? Eine seltsame mütterliche Ahnung gibt mir die Illusion, dass nur ich es wissen kann. Ich habe ihr ins Gesicht gesehen. Ich muss nicht wissen, was sie in ihrem Blut gefunden haben. In ihrem Magen. Ich spreche nicht mit meinem Mann. Es gelingt uns nicht. Wer weiß, wann wir es wieder können. Gestern. Samstag. Sie ist früh aufgestanden. Wir sind den ganzen Vormittag zusammen gewesen, haben gefrühstückt, sind einkaufen gegangen, nur sie und ich. Wir haben von der Zeit gesprochen, als sie klein war. Sie wollte Dinge über Papa und mich wissen aus der Zeit, bevor sie auf der Welt war, als sie gerade geboren war. Ich habe gedacht, dass sie heiraten will, dass sie ein Kind will, aber ich habe es ihr nicht gesagt. Ich kenne nicht einmal ihren Freund. Wir haben alle zusammen zu Mittag gegessen, ich, sie und Papa. Mario hat uns kurz von seinem Arbeitstag erzählt. Er war müde. Dann ist er mit der Zeitung aufs Klo gegangen. Elisa musste los. Sie hat mir einen Kuss gegeben. Dann hat sich die Tür hinter ihr geschlossen. Der Inspektor hat mich gefragt, ob Elisa nach Lage der in meinem Besitz befindlichen Informationen eine gefährdete Person war. Was ist eine gefährdete Person? Wissen die gefährdeten Personen, dass sie gefährdete Personen sind? Ich denke an das Schlimmste, was ein Mädchen in ihrem Alter tun kann. Auch wenn sie es täte, es wäre doch immer noch diese Elisa. Ich höre auf, die Karotten zu schneiden und gehe in ihr Zimmer. Ich schäme mich. Ich finde ihr Notizbuch. Ich lese die letzten Seiten. Zitate aus den Büchern, die ich in ihrem Alter auch gelesen habe. Mein Mann überrascht mich. Ich klappe das Notizbuch schnell zu, ich schaue ihn an. Er steht in der Tür, er sagt nichts. Ich denke daran, dass ich aufgehört habe, Mario zu ihm zu sagen, als Elisa geboren wurde, und angefangen habe, ihn Papa zu nennen. Muss ich wieder anfangen, ihn Mario zu nennen? Mario. Dann klingelt das Telefon. Track Cop. Ich parke unter dem Loch, das Gipo gemietet hat. Seine Tür ist im dritten Stock. Ich klingle, gebe der Tür einen Fußtritt und gehe hinein. Die Wohnung ist leer. Aber er hat hier geschlafen und gefrühstückt. Auf dem Anrufbeantworter sind drei Nachrichten. Die letzte ist von La Ruina. Er sagt, heb ab, du Hurensohn, ich weiß, dass du da bist, und so weiter. Ich spule das Band zurück. Bei der zweiten Nachricht hat jemand aufgelegt. Die davor ist eine Frauenstimme. Gipo. Gipo, ich bin's. Heb ab. Bitte heb ab, ich bin's. Ich rufe bei den Orlandos an. Die Mutter hebt ab. Ich spiele ihr das Band vor. Ja, das ist sie. Die Frau fragt mich, wie die Ermittlungen laufen. Ich sage, dass ich eine Spur gefunden habe und sie verfolge. Ich muss mit ihrem Freund sprechen, einem gewissen Gipo. Ich weiß nicht, ob sie ihn kennt. Sie hat ihn nie gesehen. Ich stecke mir die Kassette aus dem Anrufbeantworter in die Tasche. War das ein Hilferuf, der Gipo entlasten würde? Um wie viel Uhr hat sie angerufen? Wir brauchen dringend die Liste der Telefongespräche, die vom verschwundenen Handy des Opfers ausgeführt worden sind. Auch die von Gipos Telefon und, die haben wir schon, die von La Ruina. Der Haftbefehl muss am Untersuchungsrichter vorbei, also ist es das Beste, die Sache gleich auf den Weg zu bringen. Ich rufe im Kommissariat an und gebe die nötigen Anweisungen. Ich schaue mir Gipos Wohnung etwas genauer an und denke, dass ich das auch mit Elisas Wohnung machen muss, wenn es mir die Eltern erlauben. Elisa Orlando ist offenbar guter Laune aufgestanden, hat mit ihrer Mama gefrühstückt und ist mit ihr einkaufen gegangen. Sie hat mit den Eltern zu Mittag gegessen und ist um 15 Uhr aus dem Haus gegangen. Das war das letzte Mal, dass die Orlando sie lebend gesehen haben. Den Nachmittag haben sie zu Hause verbracht, zwischen der Zeitung und dem Fernseher. Abends ist die Mutter mit Freundinnen essen gegangen, der Vater mit Arbeitskollegen etwas außerhalb der Stadt. Der Vater ist um Mitternacht nach Hause gekommen, die Mutter nach 2 Uhr morgens. Sie hat ihren Mann gefragt, ob die Tochter zurück sei. Ihr Mann hat Nein gesagt. Um 16:30 haben sie angefangen, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Und sie sind als Eltern des Opfers identifiziert worden. Ein Loch von 5 Stunden. Ich weiß, dass Elisa etwa zwischen 21 und 23 Uhr mit noch unbekannten Personen im Makako gewesen sein muss. Gegen 23 Uhr verlässt sie das Lokal. Wahrscheinlich in Begleitung der Leute, mit denen sie gekommen ist. Gegen 1 Uhr morgens gibt ihr ein erwachsener Mann an einem noch nicht identifizierten Ort einen Schlag auf das linke Jochbein. Die Orlando stürzt auf den Asphalt. Der Angreifer traktiert sie mit Faustschlägen und Tritten mit Männerstiefeln, die einen Milzriss verursachen, ihre Schneidezähne ausschlagen, die Nasenscheidewand brechen und ihr zahlreiche Prellungen an den Unterarmen beibringen, mit denen sich das Opfer gegen die Tritte zu schützen versucht. Die Orlando verliert das Bewusstsein. Der Angreifer fährt fort, sie zu treten, bis die Orlando an einer inneren Blutung stirbt, die durch den Riss der Milz und der Bauchschlagader ausgelöst wurde. Der Angreifer packt sie in den Kofferraum seines Wagens und bringt die Leiche zu der Stelle, wo sie am Sonntag um 4 Uhr morgens gefunden worden ist. Der Mörder entkleidet sie und wirft sie in einen Graben, wahrscheinlich mit der Absicht, einen Sexualmord vorzutäuschen, oder aus Furcht, dass an den Kleidern seine Spuren zu finden sein könnten. Die Kleider des Opfers sind wahrscheinlich in irgendeiner Mülltonne gelandet oder an einem anderen Ort weggeworfen worden. Denselben Weg haben wahrscheinlich die Schuhe und die übrigen Kleidungsstücke des Mörders genommen. Genau wie die Unterlage des Kofferraums, in dem der leblose Körper der Orlando transportiert worden ist. Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass der Täter sein Auto heute Morgen sauber machen wird. Genau wie Millionen und Abermillionen von Menschen, die am Sonntagvormittag ihr Auto waschen. Da. Da ist doch schon das Magengrimmen. Ich habe große Lust, alle Mülltonnen durchwühlen zu lassen. Alle Autos zu kontrollieren, die heute Vormittag gewaschen werden. Alle anzuhalten, die heute die Stadt verlassen wollen. Einen Zug nehmen, die Autobahn, ein Flugzeug. Aber so geht das nicht. Ich folge nur einer einzigen Spur, auf die mich ein eigennütziger Hinweis geführt hat. Weil ich will, dass es nur eine Drogengeschichte ist. Weil ich will, dass mein Opfer Sex gegen Drogen verkauft hat. Dass sie sich nur untereinander umbringen. Dass die Opfer ihre Mörder kennen, wie die Mörder ihre Opfer kennen. Und dass ihre Lebenswege auf dieses Treffen zulaufen und die anderen damit nichts zu tun haben. Ich will Gippo fassen, damit er mir diese Theorie bestätigt. Ich will den Namen der Orlando beschmutzen, ihre Vergangenheit in den Dreck ziehen, damit alle anderen ruhig schlafen können. Aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist es nicht so. Ich steige aus dem Auto, um ein bisschen Luft zu schnappen. Ich brauche noch andere Zeugen. Ich atme so tief ich kann. Der Blick verschwimmt. Mir wird schwarz vor Augen. Ich spüre in meinem Magen Tritte. Tritte, die Orlando abbekommen hat. Eine Stunde später wache ich im Krankenhaus auf. Meine Frau hält meine Hand und kocht vor Wut. Track Bitch. Italien ist ein kleiner Platz vor einer Jeep-Tankstelle. Teure Autos, kleine Autos, Laster. Männer in Jacke und Hemd, Männer mit dicken Armen und Achseln, die stinken. Autositze, Pritschen im Laster, Hotels mit Klo auf dem Gang. Und kalt. Zu Hause war es schön. Alle jungen Leute konnten studieren, alle Großen konnten arbeiten. Ich konnte leben mit meiner Familie und konnte Musik unterrichten. Und wenn ich Musik gemacht habe, habe ich nicht gemerkt, dass meine Familie kaum überleben konnte. Und habe den Hass auf der Straße nicht gemerkt und nicht den Krieg, der näher kam. Dann gab es keine Musik mehr. Keine Musik und nur Krieg. Also habe ich geweint und meiner Familie gesagt, dass ich nicht mehr bleiben kann. Und dass ich weggehen muss und einen neuen Platz finden. Mein Platz für Musik und für mich. Und mein Vater hat die paar Dollar, die er gespart hat, Leuten gegeben, die mich nach Italien bringen sollten. Die Dollars waren nicht genug. Aber diese Leute wollten mich trotzdem nach Italien bringen und mir Papiere geben. Und wenn ich Arbeit finde in Italien, gebe ich ihnen Geld. Das fehlt für die Reise und die Papiere. Und als ich in Italien war, haben die Männer mich in ein altes Haus gebracht auf dem Land. Und ich frage sie wegen Papieren, damit ich raus kann, Arbeiten finden. Sie sagen, Papiere kriege ich, wenn ich sie fertig bezahlt habe. Und ich sag, wie kann ich zahlen, wenn ich keine Arbeit suchen kann? Und dann sagen sie, dass sie Arbeit für mich finden. Und das haben sie gemacht. Italien ist der Platz vor der Agip. Ist Mund, Fotze, Titten, Arsch. Mülltonnen, die brennen, damit es ein bisschen warm wird. Freundinnen, die meine Sprache sprechen. Keine Papiere und immer aufpassen wegen Polizei. Tags im Haus eingesperrt und nachts arbeiten. Und leise für mich singen und nicht denken, dass Italien nur ein italienischer Schwanz ist in mir drin. Track Mother. Das Gesicht meines Mannes. Auf einmal liegt ein blaues Licht darauf. Ich drehe mich um. Vor dem Fenster ein Polizeiwagen. Zwei Polizisten. Sie stellen sich als Wachtmeister Di Paolo und Mussi vor. Di Paolo sagt, dass Inspektor Salti einen Zusammenbruch erlitten hat und ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dass er so lange die Leitung der Ermittlungen übernommen hat. Sie konzentrieren sich auf einen gewissen Gippo. Er ist im Augenblick flüchtig und sie hoffen, dass wir ihnen helfen können, seine Spur zu finden. Mario unterbricht unwirsch. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich ihn mir schon eigenhändig geschnappt. Di Paolo sagt, in seiner Wohnung sind Spuren meiner Tochter gefunden worden. Wahrscheinlich von gestern Nachmittag. Dann ist Elisa mit Gippo im Macaco gewesen. Allerdings, es scheint so zu sein, dass Gippo Turnschuhe getragen hat, während, und das ist Di Paolo sehr unangenehm, auf der Leiche des Opfers Spuren von Tritten mit einer Ledersohle gefunden worden sind. Wir haben noch ein Loch von 3 Stunden zwischen dem letzten Mal, als sie zusammen gesehen worden sind, und dem Zeitpunkt des Todes der Orlando, ihrer Tochter. Mario senkt den Kopf und reibt sich die Augen. Ich frage, ob sie bei der Autopsie etwas gefunden haben. Betretenes Schweigen, das von Mussi gebrochen wird. Elisa hatte ein- oder mehrmals Geschlechtsverkehr, hat eine unbestimmte Menge Haschisch und Kokain konsumiert und ist infolge von Verletzungen gestorben, die ihr ein erwachsener Mann beigebracht hat. Die präzise Todesursache sind Tritte in den Unterleib. Die beiden Polizisten würden gerne ihre Sachen durchsuchen. Ich sage ihnen, wo Elisas Zimmer ist, sie entfernen sich. Ich bleibe mit meinem Mann in der Küche, der sich weiter die Augen reibt. Nach einer Weile frage ich ihn, ob er wusste, dass Elisa Drogen nahm. Von mir hatte sie es sicher nicht. Ich bin nicht der Joint-Papa. Peace and love. Ich verstehe seine Aggressivität nicht. Ich verstehe nicht, was das jetzt soll. Ich verstehe nicht, wie meine Vergangenheit mich wegen des Todes meiner Tochter beschuldigen kann. Ich sage ihm das. Jetzt, wo wir die Tochter verloren haben, die uns vereint hat, kommen die alten Differenzen wieder ans Licht. Ich halte die Polizisten nicht aus. Mein Mann ist ihnen ergeben. Ich habe Joints geraucht. Mein Mann konnte sie nicht ausstehen. Ich sehe ihm ins Gesicht, sehe seinen Anzug an. Ich weiß nicht mehr, wer er ist, was er mag, was er macht. Die Polizisten kommen mit einer großen Schachtel zurück. Wenn es uns nicht stört, würden sie diese Sachen gern mitnehmen. Ich werfe einen Blick darauf. Viele Fotos. Das Notizbuch, das ich durchgeblättert habe. Sie bedanken sich und nehmen alles mit. Und ich gehe allein zurück, um diesen Unbekannten anzuschauen, der anscheinend Mario genannt wird. Mario, Mario, Mario. Track Dealer. Bang, bang, bang, bang. Ich schrecke auf, schweißgebadet. So eine Scheiße, ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Da muss wohl ein Profiboxer gegen die Tür hämmern. Ich setze mich auf und ein Kopfweh von Stärke 100 auf der Richterskala haut mich fast wieder um. Wenn er nochmal hinhaut, bricht er sie auf. Also habe ich nicht viel Zeit rauszukriegen, wer ich bin. Ich bin der, den die aus Mailand in Stücke reißen. Ich finde die Ginflasche zwischen 2 Kissen und nehme einen Schluck. Der, den Gippo umbringt. Ich gehe in die Küche, finde ein Messer und nehme es in die Hand. Hämmern an der Tür. Ich komme! Der, den Salti von einem Moment auf den anderen einsperren könnte. Vor der Tür. Das Messer hinter dem Rücken. Ich gönne mir ein paar Sekunden wirklich aufregender Spannung. Dann öffne ich geräuschlos das Schloss und hole das Messer nach vorn. Die Tür öffnet sich und knallt gegen die Wand. Der Besucher hatte offenbar vor, sie einzutreten. Der riesigste Franzose, den ich je gesehen habe, saust auf meinen Kopf zu. Ich werfe mich nach links, dann höre ich 2 Schreie, einer davon ist meiner. Ich liege auf dem Boden, mein Unterarm sieht aus wie ein L und beginnt anzuschwellen wie ein Ballon. 1 Meter von mir entfernt kniet dieser Vollidiot von Gippo auf dem Boden und sieht aus wie ein Holzfäller. Er hält den Franzosen wie eine Axt, aber statt einen Baumstamm hat er zwei Fliesen und ein Wasserrohr zerdeppert. In seinem Unterarm mein Bratenmesser. Ein Blutstrahl sprudelt aus seinem Arm und ein Wasserstrahl aus dem Boden. Mir bleibt vor Schmerz die Luft weg, aber ich sehe, dass er versucht, den Franzosen in die andere Hand zu kriegen. Krieche zum Sofa, er hinterher. Ich schiebe eine Hand unter das Kissen, die Beretta. Er hat mich fast eingeholt. Ich halte ihm die ungeladene Waffe vors Gesicht. Er den Franzosen hoch und brüllt, ich bring dich um, ich bring dich um. So kommt mir der Gedanke, es könnte ein Problem sein, dass meine Pistole nicht geladen ist. Na, und dann wieder ein Schlag und die Tür fliegt nochmal gegen die Wand. Ich lasse den Jeepo sausen und ziele auf den Türbogen. Da steht ein zitterndes Bürschchen mit einer Jeansjacke und einer Pistole, die er auf mich richtet. Waffen weg oder ich schieße! Diese Bürschchen sind gefährlich. Oft scheißen sie sich so in die Hose, dass sie es wirklich machen. Er denkt einen Moment nach, dann nimmt er sein Funkgerät und sagt, Wachtmeister Caminati von Posten 1. Ich habe hier zwei entwaffnete Verletzte, die ich verhaftet habe. Ich bitte um Verstärkung und medizinische Hilfe. Zwei entwaffnete Verletzte, die ich verhaftet habe. Scheiße. Track Cop. Meine Frau ist nach Hause und hat mich der Fürsorge einer Krankenschwester überlassen, die mich umbringt, wenn ich rausgehe und eine Zigarette rauche, und einem Zimmergenossen, der über was weiß ich für Schmerzen jammert und nicht aufs Fernsehprogramm verzichten kann. Als die Tagesschau anfängt, ist er begeistert, weil sie unsere Stadt zeigen und er vielleicht sogar sein Haus sehen kann. Ich sage ihm, er soll die Klappe halten, weil mich das interessiert. Sie zeigen ein schönes Foto von Elisa. Eine wackelige Einstellung vom Haus der Orlandos und eine Großaufnahme ihrer Klingel. Dann die Zeichnung, auf der man sieht, wie sie gestern Abend angezogen war. Und ich frage mich, wer die dem Fernsehen gegeben hat. Und dann die Direktübertragung einer spektakulären Verhaftung. Wachtmeister Di Paolo in Heldenpose bei der Verhaftung des Jahrhunderts. Ich sehe ihn aus dem Haus kommen, gemeinsam mit Mussi, mit Caminati in Zivil und mit der Panocchia von der Verkehrspolizei. Es ist klar, dass der Polizeipräsident zu Di Paolo gesagt hat, dass wir dem Fernsehen mindestens eine Frau vorführen müssen. In Handschellen bringen sie La Ruina. Ich verstehe nicht, warum sie sich den geschnappt haben. Und den Gippo, der wie ein Schwein blutet. Sie packen die beide in zwei verschiedene Autos und rasen extra fürs Fernsehen mit Blaulicht davon. Ein Informant und ein flüchtiger Zeuge wollen nämlich verarschen? Mein Bettnachbar hustet Schleim ab und kommentiert, dass die Orlando ja wusste, was auf sie zukommt, wenn sie sich so anzieht und mit solchen Leuten verkehrt. Ich unterdrücke das Bedürfnis, ihn zu erwürgen, stehe auf, ziehe mich an, stecke den Tropfbeutel in eine Jackentasche und suche einen Fluchtweg. Ein furchtloser Enkel verstaut gerade seine Oma in einem Taxi. Ich schiebe mich dazwischen, halte dem Typen meine Dienstmarke unter die Nase und sage ihm, dass er mich ganz schnell zum Kommissariat bringen soll. In meinem Büro sitzt Di Paolo und schaut mich erstaunt an. Inspektor, wie geht's? Haben Sie sich erholt? Wo ist Gippo? Gippo ist im kleinen Zimmer, halbwegs verbunden. Sie haben angefangen, auch ihn zu verhören. Jetzt machen Sie gerade eine Pause. Ich sage, gut, die Pause ist zu Ende. Ich werde ihm jetzt zwei kleine Fragen stellen. Di Paolo ist verlegen. Ich sehe ihn an. Oder nicht? Di Paolo nickt. Inspektor, jetzt in Ihrer Abwesenheit, den Fall, den habe ich übernommen. Er weiß nicht, ob er weinen soll oder mir den Schädel einschlagen. Er holt die Verhörprotokolle von Gippo und La Ruina. La Ruina haben sie im Krankenhaus den gebrochenen Arm gerade gebogen. Er hat gekreischt wie ein Adler. Sie haben ihn eingegipst und hierher geschafft. Mussi versucht, ihn zu verhören, aber er ist völlig benommen von den Schmerzmitteln. Ich erfahre von Gippos tätlichem Angriff auf La Ruina. Ich entdecke, dass Gippo hier im Kommissariat ein paar Tritte abbekommen, aber kein Sterbenswörtchen gesagt hat und dass Mussi und Di Paolo im Haus der Orlandos abgeräumt haben. Die Spuren auf den Gläsern aus Gippos Wohnung stammen tatsächlich vom Opfer. Der Anruf der Orlando bei Gippo lässt sich etwa auf Mitternacht datieren und kam aus einer Telefonzelle am Stadtrand, in der Nähe der Umgehungsstraße. Die anderen Telefonnummern sind noch nicht überprüft worden. Die Aussage von Alberto, dem Freund von Zeugen Nummer 1, spricht von einem Streit zwischen Gipo und dem Opfer am Ausgang des Macaco ein paar Stunden vor dem Todeszeitpunkt. Kann ich jetzt gehen? Und wohin um alles in der Welt willst du gehen, Di Paolo? Nach Hause, spielt mir den Beleidigten. Ich kritzle eine Adresse auf einen Zettel. Geh dahin, da steht eine Telefonzelle. Eine Stunde vor ihrem Tod ist die Orlando da gewesen. Das ist ein Straßenstrich, Inspektor, was soll ich da? Dir eine billige suchen und sie in den Arsch ficken. Du sollst rauskriegen, was die Orlando eine Stunde vor ihrem Tod da gemacht hat. Frag die Passanten, die Leute von der Tankstelle, die Nutten, die Katzen, die Steine und die Straßenschilder. Soll ich Mussi mitnehmen? Nein, Mussi soll die Telefonnummern überprüfen. Und Caminati soll das auseinanderklauben, was ihr in der Wohnung der Orlandos gefunden habt. Ich gehe in das kleine Feuerzimmer. Gipo sitzt auf einem Sessel in der Mitte. Er hat den Arm in einer Schlinge und einen kleinen Bluterguss über der Augenbraue, der nicht im Protokoll vorkommt. Du weißt, was ich wissen will. Also erzähl mir nichts aus deiner Kindheit und komm mir ein bisschen entgegen. Track Boyfriend. Das ist ein Verrückter, Ihr Kollege ist ein Verrückter. Ja, sicher, Herr Inspektor. Die Vorgänge von gestern Nacht, wie Sie das nennen. Alles, was Sie wollen, aber ich war's nicht. Hey, ganz ruhig die Hände, bitte. Ja, Elisa Orlando war meine Freundin. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie tot war. Das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war vorgestern. Hey, ganz ruhig, ja. Ja, Sie haben recht. Gestern Nachmittag war sie in meiner Wohnung, das habe ich vergessen. Ja, gestern Nachmittag waren wir zusammen, das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ach nein, ja. Ja, stimmt. Hey, cool bleiben, ja? Gestern Abend im Macaco, ja. Wir waren zusammen im Macaco. Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich war total zu. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich hab sie nicht umgebracht, sowas mache ich nicht. Außerdem habe ich sie geliebt. Scheiße, wie ist sie denn gestorben? Ja, ich höre Ihnen zu. Okay. Meinen Sie, als wir zu Hause waren? Naja, was man so macht. Wir sind ausgegangen, ja. Ins Macaco, wie Sie schon bemerkt haben. Wir haben ein bisschen was getrunken und dann ist La Ruina gekommen und ich habe ein bisschen was gekauft. Wenig. Weil ich kein Geld hatte. Inspektor, mit dem Geld sitze ich wirklich in der Scheiße. La Ruina jammert, dass ihm wer was schuldet, aber mir geht's auch nicht besser. Die brechen mir die Knochen. Stellen Sie sich vor, Inspektor. Im Macaco hat Elisa das Bier gezahlt. Hä? Sehen Sie, wie beschissen ich da gestanden habe? Ja, deshalb bin ich heute Morgen abgehauen. Ich musste das Geld zurückgeben. Die brechen mir die Knochen. Man hat Ihnen gesagt, dass wir gestritten haben. Wer hat Ihnen das gesagt? Okay, geht mir nichts an. Wir haben gestritten. Naja, gestritten, weil... Das ist doch normal, oder? In einer Beziehung. Mal ist Sonnenschein, mal regnet's. Nein, regen Sie sich nicht auf. Ich hatte da dieses Geldproblem. Das habe ich immer noch. Scheiße nochmal, ein vorübergehendes Problem. Da kommt man drüber weg und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, sie hat sich aufgeregt, weil ich ihr in dem Moment gesagt habe, dass ich total auf dem Trockenen bin und auch noch riesig Schulden habe und weil ich ihr das nicht vorher gesagt habe. Ich war nicht sauer auf sie. Das heißt, ich war sauer, weil sie mich nicht verstanden hat, nicht verstehen wollte. Das wird so um 11 gewesen sein, ich weiß es nicht, wir waren gerade aus dem Schuppen raus. Ich habe ihr gesagt, wenn sie ein bisschen auf den Strich geht, könnte sie in ein oder zwei Nächten die paar Euro verdienen, die wir brauchen, um aus dem Gröbsten raus zu sein. Sie? Naja, sie hat sich aufgeregt, aber ich war jetzt auf dem Trip. Hatte die Lösung des Problems gesehen. So funktioniert das bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Inspektor. Na gut, sie wollte um keinen Preis, also habe ich ihr 2 oder 3 Ohrfeigen gegeben, aber ganz leichte. Dann hat sie angefangen zu weinen und mir hat es leid getan, aber die Entscheidung war gefallen. Ich habe sie zur Ajib-Tankstelle an der Umgehungsstraße gebracht und ihr gesagt, dass ich auf der anderen Seite bleibe und alles genau im Auge behalte und dass sie sich keine Sorgen machen muss. Um Mitternacht ist ein Freier gekommen mit einem Riesenschlitten, BMW. Und ich habe gedacht, genau das ist es. Wenn sie sich nicht zu blöd anstellt, kann sie da viel Geld verdienen. Sie ist ins Auto gestiegen und ich weiß nicht, was man als Zuhälter in so einem Fall macht. Ich habe gesehen, dass die Nutte, die zusammen mit Elisa da stand, keinen hatte, der auf sie aufpasst. Und ich habe gedacht, ja, dass das wahrscheinlich normal so ist. Ich fahre heim und hole sie später an dem kleinen Platz ab. Nein, ich habe sie nicht wieder gesehen. Das war das letzte Mal, dass ich Elisa gesehen habe. Das wird so um Mitternacht gewesen sein. Das ist alles. Track Bitch. Nachmittag vor der Ajib. Heute ist nicht viel los. Sonntagnachmittag, da bleiben fast alle daheim bei ihren Frauen. Da drüben ist ein Polizist, der allen Fragen stellt und auch dem Tankwart. Ich weiß nicht, wie ich arbeiten soll mit dem Polizeiauto da drüben. Der Polizist fragt mich auch, ob ich das Mädchen von einem Foto kenne, das er mir zeigt, aber ich kann nicht sprechen mit der Polizei und sagen, nein, nein, nichts verstehen, kenne ich nicht, geh weg. Er sagt, dass ich nicht ins Gefängnis muss, aber dass er mir ein paar Fragen stellt über das Mädchen vom Foto. Ich will nicht und weine und sag, sie sollen mich gehen lassen, weil ich Angst habe. Der Polizist erklärt mir, dass er weiß, wie wir dran sind und wenn ich will, hilft er mir und steckt mich in ein Aussteigerprogramm. Ich sag, dass ich mit ihm rede, wenn ich erst bei meiner Familie anrufen darf. Also bringt er mich in sein Büro und dann, nach so vielen Monaten, höre ich die Stimme von Mama. Sie fragt mich, warum ich nicht anrufe. Und ich rede mich mit dem Geld raus. Dann erzähle ich ihr, dass ich als Zimmermädchen arbeite und vielleicht eine Arbeit mit der Musik finde. Und ich verspreche, dass ich bald wieder anrufe. Der Polizist gibt mir ein Taschentuch. Dann zeigt er mir das Foto von dem Mädchen. Ja, die ist es. Ich habe sie nie vorher gesehen, aber gestern war sie da. Er fragt mich nach BMW, ob ich den Fahrer gekannt habe und ich sage nein. Ich habe ihn nicht gekannt. Er fragt, ob ich ihn gefährlich fand und ich sage nein. Glaub nicht, weil als sie zurückkam, war das Mädchen in Ordnung. Aber sie hat geweint und war betrunken. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie es gemacht hat. Sie hat mich gefragt, ob ich ihren Freund gesehen habe. Habe ich nicht. Dann geht sie in die Telefonzelle und ruft ihn an. Aber er ist nicht da. Sie kommt zurück auf den Platz und setzt sich auf den Boden. Sie ist müde und ihr ist kalt. Der Polizist fragt mich, wann ich das Mädchen zum letzten Mal gesehen habe. Und ich erzähle ihm, dass ein Auto gekommen ist mit zwei Herren. Ich rede mit ihnen, also einem von ihnen, weil sie betrunken sind und der eine, der nicht fährt, schläft. Der wach ist, sagt, dass sie zwei Mädchen suchen, weil sie ein bisschen Spaß haben wollen. Und naja, ich gehe zu dem Mädchen auf dem Foto und erkläre ihr, was los ist. Sie sagt zu mir, wie du willst. Der Typ, der fährt, redet ein bisschen, dann wacht der andere auf und er da sagt ihm so Sachen wie, Überraschung, schau mal, was für süße Pfötchen ich gefunden habe. Ich nehme die Ausländerin. Und dann eine komische Sache, weil der Herr, der gerade aufgewacht ist, dreht sich um, schaut uns an und dann sagt das Mädchen vom Foto zu ihm, ciao, als wenn sie ihn kennt. Und er schaut den anderen Typ an und sagt, stimmt, zwei ganz süße Pfötzchen. Und dann sagt er nichts mehr. Wir kommen zum Auto von dem anderen Typ und er nimmt das Mädchen am Arm und zieht sie raus. Und ich gehe mit dem Typen, der gefahren ist. Der Polizist fragt mich, ob ich den Namen weiß. Aber ich weiß sie nicht. Dann ruft der Polizist seinen Chef an und ich hoffe, er lügt nicht, weil ich höre das Gespräch. Er sagt, ich soll 5 Minuten drüber nachdenken. Wenn ich mit ihm zusammenarbeite, gibt er mir am Ende italienische Papiere. Sein Chef ist auch einverstanden. Hoffen wir das Beste. Dann zeichnet jemand auf, was ich sag. Wir brauchen sehr viel Zeit, weil ich mich nicht richtig an das Gesicht erinnern kann. Am Ende kommt ein Bild raus, was ihm ein bisschen ähnlich sieht. Und der Polizist schaut das Bild genau an und fragt mich, ob ich wirklich sicher bin. Der Polizist will kurz allein sein und schickt mich aus seinem Büro. Ein netter Junge bringt mir einen heißen Tee und redet ein bisschen mit mir. Dann kommt der Polizist mit einem neuen Foto und lässt es mich anschauen. Der ist es. Das ist der Mann, der mit dir zusammen war, ich bin sicher. Der Polizist sagt ein Schimpfwort zu sich selbst und geht raus. Track Mother. Ich kann nicht sagen, dass mich die Verhaftung meines Mannes besonders überrascht hat. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet. Aber ich habe auch nicht mit Elisas Tod gerechnet. Und das hat mich in die Welt der Dinge versetzt, mit denen man nicht rechnet und die trotzdem passieren. Die Polizei ist hierher gekommen und hat einen gewissen Mario verhaftet. Eine Nutte hat ihn wiedererkannt. Während ich mit meinen Freundinnen beim Essen war, ist mein Mann betrunken von einem Abendessen mit Kollegen gekommen. Sein Freund Andrea hat vorgeschlagen, zu Nutten zu gehen, um es den jeweiligen Ehefrauen mal zu zeigen. Mario hat ein bisschen Grappa gekotzt und hat kichernd zugestimmt. Dann ist er im Auto seines Freundes eingeschlafen. Er ist vor der Ajib-Tankstelle an der Umgehungsstraße wieder aufgewacht, wo wir immer getankt haben, wo er immer die Nutten auf der anderen Straßenseite angeschaut hat und gesagt hat, die Armen, so ein Scheißleben. Als er wieder aufgewacht ist, hatte Andrea schon 2 auf dem Rücksitz platziert. Er hat Mario zu seinem Auto begleitet, hat ihn damit Elisa stehen lassen und ist gegangen, um sich seine vorzunehmen. Sie haben sich angeschaut. Mario hat sich geekelt, sie Elisa zu nennen. Sie hat sich geekelt, ihn Papa zu nennen. Sie hat ihn angelächelt. Aus dem Lächeln ist ein lautes Lachen geworden. Mario hat versucht, sie mit einer Ohrfeige zu unterbrechen. Meine Tochter ist zu Boden gefallen, ohne mit dem Lachen aufzuhören. Mario hat sie weitergeschlagen, bis er nur noch Stille gehört hat. Er hat Elisas Leiche in den Kofferraum gepackt. Er hat sie zu einer Straße außerhalb der Stadt gebracht. Er hat sie ausgezogen und in einen Graben gelegt. Er ist heimgefahren, hat sich umgezogen und hat die blutbeschmierten Kleider zusammen mit Elisas Kleidern in einen Müllbeutel gesteckt und in die Tonne geworfen. Er ist wieder zurückgekommen und hat sich ins Bett gelegt, wo ich ihn eine Stunde später gefunden habe. Ich habe ihn gefragt, ob Elisa zurückgekommen sei. Er hat Nein gesagt. Stillleben in einem Graben. Hörspiel von Fausto Paravidino. Aus dem Italienischen von Laura Olivi und Georg Holzer. Kopp, Leonard Lansing. Mother, Martina Gedeck. Dealer, Martin Olberts. Bitch, Jeanette Spassova. Boyfriend, Florian Lukas. Musik, Cold Cut und Radiohead. Schnitt: Hans-Peter Runert und Christian Grund. Ton: Holger König. Regieassistenz: Corinna Waldbauer. Regie: Steffen Moratz. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2006. Nächste Woche treten die Ermittlungen zu einem Mordfall erst einmal auf der Stelle, bis die Frau des Kommissars beherzt eingreift. Spuren im Schnee von Andreas Rehnoldner, wie immer um 0:05 Uhr.